Erster, ich sah einen Engel. Er kam vom Himmel. Er hatte einen Schlüssel und eine große Kette in seiner Hand. Zweiter, der Engel nahm den Drachen. Das ist die alte Schlange, der Teufel. Er band ihn für 1000 Jahre fest. Dritter, er warf den Teufel in ein tiefes Loch. Er schloss es zu und versiegelte es. So konnte der Teufel die Menschen nicht mehr verführen. Das war für 1000 Jahre. Danach muss er für kurze Zeit frei sein. Vierter, ich sah Stühle für Könige. Menschen saßen darauf. Sie durften richten. Das waren Menschen, die für Jesus gestorben sind. Sie haben das böse Tier nicht angebetet. Sie lebten wieder. Sie regierten mit Christus 1000 Jahre. Fünfter, die anderen toten Menschen lebten nicht. Sie warteten bis nach den 1000 Jahren. Das ist die erste Auferstehung. Sechster, glücklich sind die, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Der zweite Tod kann ihnen nichts tun. Sie werden Priester für Gott und Christus sein. Sie werden mit ihm 1000 Jahre regieren. Siebter, nach 1000 Jahren wird der Teufel frei. Er kommt aus seinem Gefängnis. Achter, er wird gehen und die Menschen auf der ganzen Welt verführen. Er sammelt sie für einen Krieg. Es sind sehr viele Menschen, wie Sand am Meer. Neunter, sie kamen auf die Erde. Sie umzingelten die Stadt der Heiligen. Dann kam Feuer vom Himmel. Es verbrannte sie alle. Zehnter, der Teufel, der die Menschen verführte, wurde in einen See aus Feuer geworfen. Dort waren auch das böse Tier und der falsche Prophet. Sie werden dort für immer leiden, Tag und Nacht. Elfter, ich sah einen großen, weißen Thron. Jemand saß darauf. Die Erde und der Himmel verschwanden vor ihm. Es gab keinen Platz mehr für sie. Zwölfter, ich sah alle toten Menschen. Große und kleine standen vor dem Thron. Bücher wurden geöffnet. Ein anderes Buch, das Buch des Lebens, wurde auch geöffnet. Die Toten wurden gerichtet. Man sah, was sie getan hatten. 13. Das Meer gab seine Toten. Der Tod und die Hölle gaben ihre Toten. Alle wurden gerichtet. Jeder wurde nach seinen Taten gerichtet. 14. Der Tod und die Hölle wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. 15. Wer nicht im Buch des Lebens stand, wurde in den Feuersee geworfen.